Wir haben tatsächlich, als wir die Studie planten, die unterschiedlichen und auch konkurrierenden Vorannahmen gehabt, dass wir infolge der starken Mobilisierung in den letzten Jahren seit unserer letzten Untersuchung 2014 wieder mit einem deutlichen Anstieg rechtsextremer Einstellungen in weiten Teilen der Bevölkerung zu rechnen haben. Also dass wir hier tatsächlich wieder eine Zunahme auch prozentual finden in der Bevölkerung. Auf der anderen Seite war es umgekehrt so, dass wir auch damit rechnen konnten, dass die Menschen, die wir seit 2002 als rechtsextrem eingestellt dokumentieren, die aber nie so gehandelt haben, nun sich sehr deutlich und lauter zu Wort melden und auch handeln. Tatsächlich ist es der letzte Fall derjenige, den wir konstatieren müssen. Das heißt, wir haben es mit einer deutlich stärkeren Mobilisierung zu tun. Diejenigen, die früher beispielsweise die beiden großen demokratischen Parteien SPD und CDU gewählt haben, aber rechtsextrem eingestellt waren, und das war ein Großteil der Rechtsextremen, die haben diese Parteien gewählt. Diese haben sich nun anders orientiert. Sie handeln jetzt auch im Wahlverhalten anders und artikulieren klarer ihre politischen Ansichten, ihre Rechtsextremen, und handeln auch entsprechend. Die Gewaltbereitschaft ist in einem sehr großen Maße in diesen politischen Milieus gestiegen. Das heißt, wir haben jetzt feststellen können, dass einerseits, und das ist auch ein guter Befund, die demokratischen Milieus angewachsen sind und dort auch eine Form politischer Handlungsfähigkeit erlebt wird. Also wer demokratisch eingestellt ist, hat auch das Gefühl, etwas ändern zu können. Das ist ein positiver Befund. Umgekehrt haben sich eine ganze Reihe von politischen Milieus entwickelt, die sehr stark radikalisiert sind und die Legitimation des politischen Systems, des demokratischen Systems, stark in Frage stellen. Und deswegen sprechen wir hier von einer enthemmten Mitte, weil wir genau diese Personengruppe, die bisher unauffällig gewesen ist, obwohl sie rechtsextrem eingestellt war schon lange Zeit, nun beginnt zu handeln. Eskalation war eins der Worte, die in der Berichterstattung über die Studie immer wieder auftauchte. Vor 3 Wochen wurde die Studie veröffentlicht und es gab sehr viel Berichterstattung. Es gab auch Reaktionen, die man mal als kritische Rückmeldung bezeichnen könnte. Es gab zum Beispiel einen Artikel in der FAZ, wo Jasper von Altenbockholm schrieb, dass den Forschern, die diese Studie erstellt haben, das vollkommen zu Unrecht die Mitte der Gesellschaft als enthemmt bezeichnen. Es gab auch im Deutschlandfunk ein Gespräch mit Klaus Schröder, der sich selbst Extremismusforscher nennt, der auch eine Kritik geübt hat, dass allein durch die Formulierung der Studie zu hohe Werte produziert würden, also zu hohe Zustimmungswerte für diverse Aussagen. Außerdem hat dieser Herr Klaus Schröder die Studie als interessensgeleitet bezeichnet und der Titel ist völlig überzeichnet. Was ist denn die Reaktion auf diese Kritik von Seiten derer, die die Studie erstellt haben? Es ist ja grundsätzlich so, dass wenn wir als Wissenschaftler auch tatsächlich ein Forschungsprojekt abschließen, das auf Interesse in der Öffentlichkeit stößt, wir schon froh sind, nicht nur für die Schublade zu produzieren. Ist ja auch gut tatsächlich, wenn etwas von dem, was wir versuchen zu erarbeiten, auch öffentlich wahrgenommen wird und mit einfließt. Insofern kann man durchaus sagen, unser Interesse ist, dass das, was wir beforschen, auch wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir in dem Moment natürlich damit leben müssen, dass die jeweiligen Debatten auch personenbezogen geführt werden. Das heißt also, wenn wir öffentlich wahrgenommen werden, ist es jetzt nicht erstaunlich, wenn andere Gruppen, andere Personen, die unterschiedliche politische Interessen haben, dann sich dabei auch zu Wort melden und die Gelegenheit nutzen, eigene Interessen, eigene Anliegen zu formulieren und die auch in Abgrenzung zu uns zu formulieren. Das ist auch in der Logik natürlich, wenn sie sich zu Wort melden und sagen, das stimmt, was die sagen, dann würden sie auch kaum wahrgenommen. Nun ist es so, dass wir ein Muster erkennen können bei der Kritik. Der Begriff kommt mir in diesem Zusammenhang recht schwer über die Lippen, weil er eigentlich eher Vorwürfe sind, nämlich dass einzelne Aussagen herausgegriffen werden unseres Fragebogens und in einem sehr aufwendigen hermeneutischen Verfahren abgeklopft werden auf die Bedeutungsgehalt, der jeweils in dieser Aussage stecken könnte. Das ist dann jeweils mehr oder weniger plausibel. Es gibt zum Beispiel unser Item, das, mit dem wir die Verharmlosung Nazi-Deutschlands dokumentieren in der Dimension. Das gibt es ein Item von drei, das lautet: Ohne Judenverfolgung würde man Hitler heute als großen Staatsmann ansehen. Es ist vorstellbar, dass jemand, der eine sehr kritische Haltung zu Deutschland hat, eine sehr distanzierte, also sagen wir mal ein Antideutscher, sagen würde, naja, die Deutschen sind so komisch, das würden die auch noch hinkriegen. Das ist durchaus ein Bedeutungsraum, den man da aufmachen kann. Es ist aber nicht die Arbeitsweise empirischer Sozialforschung, und das muss man tatsächlich in dem Moment den jeweiligen Kritikern zurückgeben, dass sie davon nicht sehr viel Ahnung haben, denn ein solcher Fragebogen wird ja sehr aufwendig entwickelt und es werden immer sehr viele Aussagen, also Items in einen solchen Fragebogen eingegeben, die überprüft werden, ob sie tatsächlich mit sehr aufwendigen Verfahren in Voruntersuchungen, ob sie tatsächlich das abbilden, von dem wir behaupten, dass sie es abbilden, in diesem Fall rechtsextreme Einstellungen. Und wir können sagen, dieser Fragebogen ist sehr gut. Das heißt, erstens mal, wir sagen nicht, jemand, der einer einzelnen Aussage zustimmt, ist rechtsextrem. Er muss schon auch allen 18 Aussagen zustimmen. Und wir sagen auch nicht, jemand, der einer einzelnen Aussage zustimmt, ist chauvinistisch, sondern er muss allen drei Aussagen der Dimension zustimmen. Und da unser Fragebogen insgesamt sehr, sehr gute statistische Kennwerte hat, wissen wir, dass es keine Ausreißer gibt. Das heißt, die Fragen werden besser verstanden von unseren Probanden, als die Kritiker weismachen wollen. Wenn wir schon von politischen Interessen reden wollen, dann müssen sich sehr viele der Kritiker tatsächlich den Vorwurf umgekehrt eher gefallen lassen. Sagt Oliver Decker, einer der Autoren der Studie Die enthemmte Mitte. Vor ein paar Wochen ist die veröffentlicht worden. Vor allem konservative Kritiker haben gesagt, na, zum Beispiel der Begriff enthemmte Mitte, das passt uns gar nicht. Eine der Kritiken, vielleicht kann man das so zusammenfassen, hat aber auch den Vorwurf, die Fragen seien suggestiv. Nun, da müsste man den Kritiker tatsächlich erstmal selber fragen, was er damit meint. Was wir natürlich machen, ist, dass wir in einer Überlegung im Vorfeld, wenn wir sagen, wir wollen rechtsextreme Einstellungen messen, tatsächlich die rechtsextremen Einstellungselemente definieren und dafür Beispielaussagen formulieren. Das ist ein Prozess, der sehr aufwendig ist. An diesem Fragebogen waren seinerzeit führende Politikwissenschaftler beteiligt. Und das Vorgehen ist nicht gerade einmalig. Im Gegenteil, ein Teil unserer Fragen sind schon sehr bewährte Aussagen gewesen, die auch in regelmäßigen großen Untersuchungen, wie zum Beispiel dem Albus, zum Einsatz kommen. Suggestiv und pauschalisierend, so ist hier der Vorwurf, und den muss man vollständig zurückweisen. Denn die Probanden haben die Möglichkeit, auf einer Skala von 1 bis 5, von lehne voll und ganz ab bis stimme voll und ganz zu, diese Aussagen für sich zu bewerten. Es gibt durchaus die Möglichkeit, sie abzulehnen. Und dass Vorurteile, wenn wir sie denn messen wollen, tatsächlich pauschalisierend und generalisierend sind, das liegt in der Natur des Vorurteils und nicht in der Natur unserer Aussagen. Tatsächlich ist ja eine Aussage über Migrantinnen und Migranten, die sie abwertet, immer pauschalisierend und immer auch generalisierend. Und das ist genau das, was wir messen wollen. Deswegen müssen wir diese Fragen so formulieren. Mir fehlt tatsächlich in diesem Zusammenhang jedes Verständnis für die Kritik, zumal derjenige, der sie vorgebracht hat, selber vergleichbare Untersuchungen macht und es entweder besser wissen müsste, weil er selber dieselbe Fragenbogenkonstruktion vollzieht, oder er weiß es nicht, dann muss ich mich aber fragen, wer seine Studie gemacht hat. Eine weitere Kritik, die ich noch aufnehmen möchte, ist eine, die vielleicht auch ein bisschen inhaltlicher geschaut hat. Es gab zum Beispiel auch Samuel Salzborn oder Alexander Nabert, die sich zumindest gefragt haben, wie kommt denn das zustande? Und das war das Ergebnis der Studie, dass unter 5% der deutschen Bevölkerung Antisemiten seien. Da kam die Reaktion, oh, das ist aber relativ wenig. Eine der Lösungen war dann, dass nicht jede Form des Antisemitismus abgefragt wurde. Wir haben mal Alexander Nabert gesprochen und ich würde ihn kurz hier mit einem Einspieler zu Wort kommen lassen, was die Kritik von seiner Seite ist. Also es gibt zwei grundsätzliche Probleme mit dieser Mittelstudie, was das Thema angeht. Das erste ist die Frage, welche Daten werden da überhaupt erhoben? Also welche Fragen werden in dieser Umfrage gestellt? Und zum Antisemitismus sind das die drei Aussagen, die dann irgendwie, wenn man zustimmen kann oder eben auch nicht, oder sich auf einer Skala eben dazwischen auch positionieren kann, zwischen totaler Zustimmung und totaler Ablehnung. Und diese drei Fragen sind, oder Aussagen sind, auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß, oder die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um das zu erreichen, was sie wollen, und schließlich, die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns. Und wenn man sich diese drei Aussagen anguckt, dann wird ganz offensichtlich, dass es sich dabei um ganz klassische Ressentiments handelt. Also um jene Ressentiments gegen Jüdinnen und Juden, die bis 1945 sehr, sehr verbreitet waren und bis heute auch offenbar immer noch sind, aber halt nicht mehr in dem Ausmaß. Und beim Antisemitismus ist es so, dass es sich um ein Ressentiment handelt, das sich in den letzten 110 Jahren, muss man eigentlich sagen, immer und immer wieder gewandelt hat. Und gerade in Deutschland ist mit 45 da etwas sehr Einschneidendes passiert. So, der Antisemitismus in der Öffentlichkeit wurde mehr oder weniger tabuisiert und deshalb hat er sich andere Ausdrucksformen gesucht. In der Studie wird beispielsweise immer wieder auch auf den Philosophen Theodor Adorno hingewiesen, und auch der hat schon beobachtet oder festgestellt nach 45, dass der Antisemitismus sich in einem sogenannten, wie das dann damals hieß, Krypto-Antisemitismus äußert. Also nicht mehr sagt, was er meint, sondern andere Dinge sagt, um zu kommunizieren, was er meint. Diese modernen Ausdrucksformen, die heute dann irgendwie vor allem um Israel gehen oder um Banken und dergleichen, all das wird gar nicht mehr abgefragt in der Studie, sondern man beschränkt sich auf die alten Werte. Das ist das eine große Problem. Das zweite Problem ist, dass einerseits die Zustimmungsoptionen Zustimmung und überwiegend Zustimmung mit reingerechnet werden. Wenn jemand aber sagt, ich stimme teils zu und teils nicht zu, dann wird das nicht mit reingerechnet. Und das führt dazu, dass jemand, der sagt, ich stimme teilweise zu, dass die Juden auch heute noch zu viel Macht oder zu viel Einfluss haben, nicht mit in die Statistik gezählt wird. Und so kann man sich den Antisemitismus natürlich schön kleinrechnen. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wie die Autoren da zu dem Ergebnis kommen. Sagt Alexander Nawert, ich würde das mal zusammenfassen, dass die Studie nicht einen tatsächlich vorkommenden Antisemitismus misst, sondern, ja, nennen wir es mal den klassischen Antisemitismus. Nun die Frage an Oliver Decker, der die Studie Enthemmte Mitte mit konzipiert und mit durchgeführt hat. Was ist die Antwort auf die Vorwürfe oder die Kritik? Es ist ja tatsächlich nicht so, dass wir irgendwas kleinrechnen. Also diese letzte Invektive ist schon irgendwie erstaunlich. Aber die vorher vorgebrachten Punkte sind uns ja durchaus nicht unbekannt. Es ist nur nicht so, dass man bis vor 45 zurückgehen muss, um Zustimmung zu den von uns gestellten Aussagen zu treffen. Also es ist so, dass tatsächlich bis zu 15% der Westdeutschen beispielsweise auch unseren Aussagen bereits zugestimmt haben. Und das ist total richtig. In der Forschung wissen wir, es gibt eine Kommunikationslatenz. Und es gibt natürlich auch eine soziale Norm, die eingehalten wird. Umso interessanter ist es gerade bei Langzeituntersuchungen natürlich festzustellen, dass es eine solche Verschiebung sozialer Normen gibt, die nicht bedeutet, dass der Antisemitismus in diesem Bereich nicht vorhanden ist, aber dass wir sie dokumentieren, also dass jetzt tatsächlich diese Kritik auch aufkommen kann, hängt ja mit unseren Studien zusammen. Sonst würde man empirisch ja gar nicht feststellen können, dass es sich tatsächlich auch der Antisemitismus in den Motiven, der aufgreift, verändert. Insofern muss ich sagen, ja, wir machen eine Langzeituntersuchung und ja, ein Fragebogen hat historisch abhängig immer mehr oder weniger, greift er die Elemente auf, die jeweils Erkennungsmoment oder Identifikationsmoment eines Vorurteils sind, dem stimme ich voll und ganz zu. Ich halte es aber trotzdem nicht für trivial, genau diese Untersuchung und diese Befunde zu erheben. Wir machen ja auch das andere, das heißt, das, was hier genannt worden ist, zum Beispiel der sekundäre Antisemitismus, also der im Grunde genommen Schuldabwehr-Antisemitismus, der ist 2012 von uns auch erhoben worden in einer Untersuchung. Und dabei können wir feststellen, ja, es stimmt, diese Dimensionen verlassen die Kommunikationslatenz. Menschen sind sehr viel deutlicher bereit, den Vorwurf oder das Vorurteil zu unterstützen, die Juden nutzen die Erinnerung an den Holocaust heute für ihre eigenen Vorteile aus, als die Juden haben etwas Besonderes an sich und passen nicht so recht zu uns. Das ist völlig korrekt und dann stellen wir auch tatsächlich fest, dass es eben nicht einem langjährigen Mittelwert wie in Baden-Württemberg zum Beispiel 10% Antisemiten gibt, sondern die Werte steigen auch bundesweit auf 20-30% an. Es sind nur, und da muss man sich tatsächlich auch etwas vor Augen führen, was wir eigentlich machen. Das sind ja jeweils spezifische Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und wir müssen im Vorfeld einer Untersuchung überlegen, welchen Schwerpunkt setzen wir jetzt. Und angesichts der artikulierten neonazistischen und Bewegungen, die sich seit 2014 sehr viel deutlicher zeigen, müssen wir doch auch feststellen, dass es hierbei andere Motive gibt, die zunächst mal in den Vordergrund gestellt werden. Das heißt nicht, dass der Antisemitismus nicht existiert, das heißt nicht, dass er sehr verbreitet ist, aber es bedeutet, dass momentan diejenigen, die sich organisieren, vor allen Dingen sich organisieren und versuchen, die Mehrheiten zu bilden durch völkische und antimuslimische Motive. Und deswegen haben wir versucht, auf diese auch abzuheben und diese zu erheben. Also wie viel Rückhalt haben eigentlich diese Motive in der Bevölkerung? Wir müssen uns begrenzen bei solchen Studien und können nicht tatsächlich umfangreich sehr viele Fragebögen hineingeben und werden das sicherlich aber bei nächster Gelegenheit machen. Grundsätzlich gilt hier wie andernorts die Erkenntnislogik, dass wenn ich etwas nicht finde, nicht heißt, dass es nicht vorhanden ist. Deswegen haben wir auch nicht gesagt, dass es keinen Antisemitismus gibt, sondern dass die Zustimmung zu unseren Aussagen zurückgeht. Und das steht auch tatsächlich so in unserer Veröffentlichung. Insofern würde ich mich tatsächlich freuen, wenn der Überschwang der Kritik nicht darin mündet, uns Kleinrechnen zu unterstellen, sondern tatsächlich sehr berechtigt auf die verschiedenen Dimensionen hinweist, die es gibt. Das Bewusstsein muss man tatsächlich bilden. Aber uns dabei böse Absicht zu unterstellen, das finde ich ehrlich gestanden wenig hilfreich. Sagt Oliver Decker über die Studie, die wir hier gerade quasi als Thema haben, Enthemmte Mitte. Vor ein paar Wochen ist sie veröffentlicht worden. Ich würde vielleicht als letzte Frage nochmal die Sinnhaftigkeit einer solchen Studie in den Raum werfen. Also es gibt, na klar, die Aussagen, wir haben das jetzt mehrfach rausgehört, die auch offenkundig sind. Es gibt ein antidemokratisches Potenzial, die mittlerweile nicht nur offen geäußert werden, sondern die auch gewaltbereit Geltung verschafft werden, so heißt das dann in der Studie auch. Aber die Sinnhaftigkeit, wen erreicht man eigentlich damit? Die Probanden vermutlich nicht. Und wenn es dann die Reaktion gibt, die wir gerade besprochen haben, stellt sich ja die Frage, warum macht man eigentlich eine solche Studie? Nach den Diskussionen, nach der Veröffentlichung und jetzt auch nach einigen Jahren dieser Studie, was ist die Antwort von Oliver Decker? Nur weil es Reaktionen auf eine Studie gibt, wird man sie ja nicht sein lassen. Das ist ja eher tatsächlich ein Glücksfall für den empirischen Sozialforscher, dass seine Ergebnisse zu einer Debatte anregen und deswegen machen wir sie auch. Man muss ja sehen, dass als wir begonnen haben, wir uns die Frage gestellt haben, wie viel Rückhalt haben die Neonazis, die Ende der bis 2000 bereits ja auch Flüchtlingsheime angezündet haben, Menschen ermordet haben. Wie viel Rückhalt haben sie ideologisch in der Bevölkerung? Das war ja zwar immer schon der Anfangsverdacht da, dass es da Rückhalt gibt, aber empirisch das zu machen, war tatsächlich Anfang der 2000er Jahre neu. Und das empirisch zu machen, hat ja auch tatsächlich zu einer sehr breiten Diskussion darüber angeregt. Insofern finde ich da schon eine sehr deutliche Berechtigung, dass wir jetzt den Verlauf auch dokumentieren können und Veränderungen in den sozialen Normen, was wird akzeptiert, was nicht, wie kommt es dazu, wie stark ist denn die Verhaltensbereitschaft gestiegen, jetzt auch nicht nur so zu denken, sondern entsprechend auch antidemokratisch und gewalttätig zu handeln. Das finde ich ehrlich gestanden einen sehr wichtigen Beitrag, wir als Wissenschaftler zu einer gesellschaftlichen Debatte um die Verfasstheit unserer Gesellschaft leisten.